Lektion 13. Beim Rechtsanwalt. Nach einem leichten Verkehrsunfall, bei dem nur Sachschaden verursacht wurde, spricht Frau Schröder mit ihrem Rechtsanwalt. Tag, Frau Schröder. Bitte, setzen Sie sich doch. Ich habe heute die Gegendarstellung des Unfalls vom Kläger bekommen. Und? Tja, er behauptet, Sie hätten das Vorfahrtsrecht nicht beachtet. Wer mit über 60 in einer 30-Stunden-Kilometer-Zone um die Ecken schleudert, braucht sich doch wohl nicht zu wundern. Haben wir denn dafür Zeugen? Der Mann am Kiosk hat mir bestätigt, dass der Fahrer des BMW mit mindestens 60 um die Ecke gefahren sein muss. Er sagt, er sei richtig erschrocken, weil die Reifen so gequietscht haben. Sie sind also die Marburger Straße entlang gefahren, die schon vor dem Unfallort Marburger Ecke Stollstraße ein 30-Stunden-Kilometer-Gebiet ist. Ja, der BMW kam von rechts aus der Stollstraße und da war es schon zu spät. Sie haben also vor der Kreuzung nicht gehalten? Das braucht man doch nicht. Ich bin langsam gefahren, um zu sehen, ob ein Wagen aus der Stollstraße kommt. Und Sie haben den BMW nicht gesehen? Nein. Sie sagen, Sie hätten den Wagen nicht gesehen, haben allerdings nicht angehalten, sondern sind mit, sagen wir, 20 Stundenkilometer quasi über die Kreuzung gerollt. Richtig? Ja. Dann müsste ja der Fahrer des BMW blitzschnell auf die Kreuzung zugeschossen sein, sodass der Zusammenstoß überhaupt noch stattfinden konnte. Der BMW war doch schon in der Kurve, als Ihr Wagen auf seinen hinteren Kotflügel stieß. Es muss also mehrere Sekunden gegeben haben, in denen Sie den BMW direkt vor Augen hatten. Ich schwöre, ich habe den BMW vorher nicht gesehen. Die Ecke Marburger und Stolzstraße ist mit Büschen bepflanzt. Die müssten dringend mal geschnitten werden. Na, wenn Sie nicht sehen konnten, ob da ein anderer Verkehrsteilnehmer aus der Seitenstraße kommt, hätten Sie aber anhalten müssen. Ja schon, aber ist es denn nicht genauso verkehrswidrig, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren? Natürlich. Das Problem ist nur, dass mein Kollege schreibt, sein Mandant sei nicht schneller als 40 gefahren. Das ist nicht wahr. Das wird der Gutachter sicherlich bestätigen. Ganz abgesehen davon habe ich doch auch noch die Aussage von dem Kioskverkäufer. Der andere Zeuge, der am Fußgängerübergang stand, hat zwar auch die quietschenden Reifen gehört, aber er behauptet, sie hätten eindeutig die Vorfahrt missachtet. Aber Herr Rechtsanwalt, bei 40 quietschen doch nicht die Reifen. Das mag sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen und somit vermutlich den Unfall verschuldet haben. Die Vorfahrt beachten ist wohl oberstes Gebot auf deutschen Straßen. Tag, Frau Schröder. Bitte, setzen Sie sich doch. Ich habe heute die Gegendarstellung des Unfalls vom Kläger bekommen. Und? Tja, er behauptet, Sie hätten das Vorfahrtsrecht nicht beachtet. Wer mit über 60 in einer 30-Stunden-Kilometer-Zone um die Ecken schleudert, braucht sich doch wohl nicht zu wundern. Haben wir denn dafür Zeugen? Der Mann am Kiosk hat mir bestätigt, dass der Fahrer des BMW mit mindestens 60 um die Ecke gefahren sein muss. Er sagt, er sei richtig erschrocken, weil die Reifen so gequietscht haben. Sie sind also die Marburger Straße entlang gefahren, die schon vor dem Unfallort Marburger Ecke Stollstraße ein 30-Stunden-Kilometer-Gebiet ist. Ja, der BMW kam von rechts aus der Stolzstraße